Das alte Ägypten. Die Zeit des großen Pyramidenbaus. Nordöstliches Afrika, 2600 vor Christus. Unaufhörlich prasselt der Monsunregen auf den fruchtbaren Boden des äthiopischen Hochlandes nieder. Innerhalb kürzester Zeit saugt sich das ausgetrocknete Erdreich mit Wasser voll. Der Regen sammelt sich in kleinen Rinnsalen, die bald zu Sturzbächen anschwellen und tiefe Furchen in die Berghänge schneiden. Die talwärts stürzenden Wassermassen reißen immer größere Erdklumpen mit, bis sie sich in den blauen Nil ergießen und dem Fluss seine dunkle, erdige Farbe geben. In der Wüste Nubiens vereinen sich die Wassermassen des blauen Nils mit dem aus Zentralafrika kommenden weißen Nil. Von da an zieht sich der Strom über 2700 Kilometer als einsame Lebensader durch eine der unwirtlichsten Gegenden der Erde. In Ägypten, auf der im Nil gelegenen Insel Elephantin, steigen derweil zwei Beamte des Pharaos in einen am Fluss erbauten Schacht hinab. An den Wänden angebrachte Markierungen verraten ihnen den Pegelstand des Nils. Diesmal müssen sie ungewöhnlich viele Stufen hinuntergehen. Es ist schon Mitte Juli und der Fluss führt noch immer Niedrigwasser, obwohl doch eigentlich der Pegel längst steigen müsste. Mit jedem Schritt verfinstern sich ihre Mienen, denn sie wissen, dass das Jahr für Jahr wiederkehrende Hochwasser die Lebensgrundlage des Landes ist. Nur auf den Böden, die der Nil mit lebensspendendem Wasser tränkt und mit fruchtbarem Schlamm überzieht, können die ägyptischen Bauern Getreide anbauen. Wo die Wassermassen herkommen, was es mit dem nährstoffreichen Schlamm auf sich hat, das können sich die Menschen nur mit Hilfe ihrer Religion erklären. Die Götter sind es, die dem Land die jährlichen Überschwemmungen schenken. Doch wie steht es diesmal? Wollen die Götter das Land etwa strafen? In Gizeh stehen die Arbeiten an der Pyramide des Pharaos Cheops kurz vor dem Abschluss. Dieser hat hier, am Rande der libyschen Wüste, das Niltal überblickend, ein Bauwerk erschaffen lassen, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Eine Pyramide von gigantischen Ausmaßen, mit einer Höhe von fast 150 Metern und einer Grundfläche von über 50.000 Quadratmetern. 2,5 Millionen Steinblöcke, durchschnittlich 2,5 Tonnen schwer, sind mit solcher Präzision aufeinander geschichtet, dass die Fugen nicht einmal einen halben Millimeter breit sind. Selbst wenn an jedem einzelnen Tag der Jahrzehnte dauernden Regierungszeit von Cheops von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang an der Pyramide gebaut worden wäre, hätte alle 2 Minuten einer der perfekt behauenen Steinblöcke eingesetzt werden müssen. Denkt man an die notwendigen Planungen, Vorarbeiten und auch Hemmnisse, muss in Wirklichkeit alles noch viel schneller gegangen sein. Was für eine gewaltige architektonische Leistung! Was für eine organisatorische Herausforderung! Unzählige Architekten, Astronomen und Mathematiker sind seit Jahren mit der Planung und Überwachung des Baus beschäftigt. Tausende Steinmetze, Handwerker und Bauarbeiter verrichten Tag für Tag ihr Werk. Sie leben in eigens errichteten Siedlungen nahe der Baustelle, aber auch in den teilweise hunderte Kilometer entfernten Steinbrüchen. Bronzemeißel, Diorithämmer und Poliersteine aus Quarzit helfen ihnen, die Blöcke aus Kalk oder Sandstein aus dem Fels zu brechen, in die vorgegebene Form zu schlagen und ihre Oberfläche zu glätten. Schiffe bringen die Steine auf dem Nil in die Nähe der Baustelle. Den Rest des beschwerlichen Weges werden sie von Arbeitern auf breitkufigen Holzschlitten gezogen und über Rampen in die vorgesehene Position gebracht. Jetzt, da die Ernte eingebracht ist, helfen auch tausende Bauern beim Bau der Pyramide mit. Für die Ägypter ist die Errichtung der Pyramide eine religiöse Handlung, eine Art Gottesdienst. Denn der Pharao hat eine einzigartige Stellung als Mittler zwischen den Göttern und den Menschen inne. Mit der Pyramide schlägt ihm sein Volk eine Brücke vom Diesseits ins Jenseits. Der Pharao kann so in den Himmel aufsteigen und sich in die Gesellschaft der Götter begeben. Von daher ist es im Interesse aller, das Wohlergehen des Pharaos nicht nur zu seinen Lebzeiten, sondern auch über seinen Tod hinaus zu sichern. Schließlich soll er noch aus dem Jenseits seinen segensreichen Einfluss ausüben und allen, die am Bau beteiligt waren, zur Unsterblichkeit verhelfen. Für den Bau der Pyramide verantwortlich ist der von Cheops eingesetzte Wesir Hemionu. Die Arbeiten gehen gut voran, doch das Ausbleiben der Nilüberschwemmung beunruhigt auch Hemionu zutiefst. Schließlich ist er als ranghöchster Beamter des Landes auch für die Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung zuständig. Eine so gewaltige Anstrengung wie der Pyramidenbau kann nur Erfolg haben, wenn die Ernten reichlich sind und die Menschen satt. Um die Erträge zu steigern, aber auch die Abhängigkeit vom Nilhochwasser zu verringern, haben die königlichen Beamten schon vor längerer Zeit Bewässerungskanäle und Wasserspeicher anlegen lassen. Schöpfräder und Hebevorrichtungen bringen das kostbare Nass auch zu höher gelegenen Ländereien. Wenn aber dieses Jahr die Überschwemmung tatsächlich ausbleiben sollte, droht eine Hungersnot, und die Vollendung der Pyramide wäre ernsthaft gefährdet. Auf seinem Weg nach Ägypten durchbricht der Nil 6 gewaltige Barrieren aus Granit, Katarakte genannt. Mit ohrenbetäubendem Tosen bahnen sich die tiefbraunen Wassermassen, die der Monsunregen über das äthiopische Hochland ergossen hat, ihren Weg durch die engen Felsschluchten. Aus dem Wasser ragen die messerscharfen Spitzen von Granitblöcken. Gegenüber dem Niedrigwasserstand vom April presst sich nun Sekunde für Sekunde die mehr als 50-fache Wassermenge durch die Katarakte. Der nördlichste Katarakt ist zugleich die südliche Grenze Ägyptens. An seinem Ende liegt die Insel Elefantin mit ihrer Pegelmessstation. Dort ist die Anspannung aus den Gesichtern der Beamten gewichen. Endlich, endlich beginnt der Pegel zu steigen. Auch in diesem Jahr lässt der Nil, oder besser lassen die Götter, das Land nicht im Stich. Wenn das Wasser im September am höchsten steht, werden die Beamten anhand des Pegelstands die voraussichtlichen Erntemengen errechnen und entsprechend die Steuern für die Bauern festsetzen können. Von der südlichen Grenze Ägyptens zieht sich das an manchen Stellen gut 20 Kilometer, oft aber auch nur 5 Kilometer breite Niltal, über 900 Kilometer nach Norden. Dieser schmale Streifen urbaren Landes heißt Oberägypten. Schließlich fächert sich der Nil in 7 Mündungsarme auf und formt das weitläufige Nildelta, Unterägypten genannt. Die beiden Landesteile geeint hat erstmals der Pharao Menes, dessen Regierungszeit am Beginn des 3. Jahrtausends steht. Menes gründete auch die Stadt Memphis, symbolträchtig am Übergang des Niltals ins Nildelta gelegen, in der fortan die Pharaonen residieren. Das Alte Reich, die erste Hochzeit des alten Ägyptens, nimmt 300 Jahre nach Menes seinen Anfang. Der erste Pharao, der dem Alten Reich seinen Stempel aufdrückt, ist Djoser, der um 2700 vor Christus regiert. Unter seiner Ägide kommt es zur Neuordnung Ägyptens, das fortan in mehr als 3 Dutzend Gaue eingeteilt ist. Die Gaue werden von Verwaltungsbeamten überwacht, die wiederum der Kontrolle der Spitzenbeamten am königlichen Hof unterliegen. Und über allen thront der Pharao. Eine solch straffe Verwaltung funktioniert nicht ohne schriftliche Aufzeichnungen. Und so fällt es ebenfalls in die Zeit König Djosers, dass die Hieroglyphen, die bereits seit Jahrhunderten verwendet werden, entscheidend weiterentwickelt werden können. Waren die Zeichen bis dahin vor allem eine symbolhafte Kultschrift für Repräsentations- und Herrschaftszwecke, so stehen sie nun immer mehr für bestimmte Silben oder einzelne Laute. Aus Bildern wird eine Schrift. Als Schreibmaterial dienen Rollen aus Papyrus, auf denen die Schreiber ihre Zeichen in senkrechten Zeilen von rechts nach links setzen. Ägypten mit seinen 1,5 Millionen Einwohnern ist zu dieser Zeit das vielleicht reichste Land der Welt. Doch dieser Reichtum ist sehr ungleich verteilt. Die meisten Menschen sind Bauern, die zu staatlichen Ländereien gehörende Felder bestellen und von ihren Ernten erhebliche Abgaben an die Beamten leisten müssen. Die Handwerker sind praktisch ausnahmslos bei Staatsbetrieben angestellt. Auch der Handel ist vom Pharao monopolisiert, allen voran die Einfuhr begehrter Rohstoffe wie Zedernholz aus dem Libanon und nubisches Gold. Vielleicht 5000 Menschen umfasst die gesamte Beamtenschaft, doch nur wenige hundert hochrangige Staatsdiener, oftmals Mitglieder der Königsfamilie, verfügen über eigene Landgüter. Die ägyptische Gesellschaft ist in diesem dritten Jahrtausend stark ländlich geprägt. Größere Städte finden sich nur wenige, und selbst die Hauptstadt Memphis ist alles andere als imposant. Im Zentrum aller Anstrengungen stehen keine Werke für das Diesseits, sondern die Grabbauten der Pharaonen. Und so entsteht unter Djosas Regentschaft der älteste monumentale Steinbau der Menschheitsgeschichte. Über 6 Stufen erhebt sich eine Pyramide aus Stein 60 Meter in den Himmel. Kein Palast für hier und jetzt, nein, eine Residenz für die Ewigkeit. Sein Sarkophag liegt in einer unterirdischen Grabkammer. Eine Statue des Pharaos selbst hält Wache. Sie zeigt Djoser, ein festliches Gewand tragend. Das fein gefaltete königliche Kopftuch bedeckt eine schwere Perücke. Hervortretende Backenknochen, herabgezogene Mundwinkel und tiefliegende Augen markieren seine Gesichtszüge. Seine Oberlippe ziert ein kleiner Schnurrbart. Am Kinn trägt er den Zeremonialbart. In die Wand gegenüber der Statue sind 2 Seeschlitze eingelassen, auf das der Tote zum Himmel aufschauen kann. Rund 100 Jahre nach Djoser sitzt Cheops auf dem Pharaonenthron. Er ist entsprechend altägyptischer Tradition mit seiner Schwester Meritites verheiratet und zählt auch eine blonde, blauäugige Libyerin zu seinen Ehefrauen. Es steht außer Zweifel, dass er ein König von machtvoller Entschlossenheit ist. Mehrere Jahrzehnte regiert er nun schon, und noch immer strahlt sein Antlitz mit ausladender Stirn, breitem Gesicht und gedrungener Kinnpartie seine Willensstärke aus. Doch allmählich merkt er, dass seine Lebenskräfte zu schwinden beginnen. Die Baumeister sind gerade dabei, die Verkleidung der Pyramide mit glatt poliertem, weißschimmerndem Kalkstein fertigzustellen. Cheops ist voller Hoffnung, dass seine Pyramide noch vor seinem Tod vollendet wird. Sein Wesir, Hemionu, hat ihm die beruhigende Nachricht überbracht, dass die Nilflut eingesetzt hat und so keine Missernten oder gar Hungersnöte die Fertigstellung beeinträchtigen dürften. Und tatsächlich, rechtzeitig vor Cheops Tod wird die Pyramide fertiggestellt, die ihm, hell wie ein Bündel Sonnenstrahlen, den Weg in den Himmel weisen soll. Bis zu seiner Beisetzung vergehen noch einige Wochen. Zunächst gilt es, die sterbliche Hülle des Pharaos für die Ewigkeit zu präparieren. Der Leichnam liegt, nachdem Gehirn und innere Organe entnommen worden sind, rund 2 Monate in einer Natronlauge und anderen Chemikalien, bevor er mit Leinenbinden umwickelt in den Sarkophag gebettet wird. In einer feierlichen Prozession begleiten die Mitglieder der königlichen Familie und die höchsten Würdenträger des Staates die sterblichen Überreste des Pharaos zu seiner letzten Ruhestätte. Zunächst bringt ein festlich geschmücktes Boot den Sarkophag auf dem Nil zu einem prachtvollen Tempel. Die Beisetzungsfeierlichkeiten selbst finden im nahe der Pyramide gelegenen Totentempel statt. Die Reise des Pharaos ins Jenseits ist ein gefährliches Unterfangen, das der Unterstützung aufwendiger Rituale und Beschwörungen bedarf. Schließlich erreicht der Sarkophag des Cheops die in der Mitte der Pyramide gelegene Grabkammer. Man gibt ihm Speisen und Getränke, Gerätschaften und Schmuck, Diener und Bauern mit ins Grab, sei es gegenständlich, sei es in Form bildlicher Darstellungen. Der Pharao führt auch 2 Boote aus Zedernholz mit sich, auf denen er in Begleitung der Götter über den Himmel ziehen wird. Erst jetzt kann der neue König den Thron besteigen und sich die weiße Krone Oberägyptens und die rote Krone Unterägyptens aufs Haupt setzen. Von den nachfolgenden Pharaonen werden Khefren und Mykerinos ihre Pyramiden neben der des Cheops errichten lassen. An Größe und Vollkommenheit werden sie jedoch nicht an das Bauwerk ihres Vorgängers heranreichen können. Erst ab dem Jahr 2200 vor Christus bricht die alte Ordnung in sich zusammen. Den Gauen stehen längst keine dem Pharao verpflichtete Beamten mehr vor, sondern mächtige Fürsten, die skrupellos ihre eigenen Interessen verfolgen. Gewalt bestimmt den Alltag. Und fallen die Überschwemmungen des Nils einmal geringer aus, leidet das Land gleich Hunger, da es keine zentralen Getreidevorräte für Notzeiten mehr gibt. Doch schon mit dem Beginn des zweiten Jahrtausends vor Christus wird über Ägypten wieder ein starker Pharao herrschen und das Land in eine neue Blütezeit führen. Im Alten Reich schien die Zeit über Jahrhunderte gleichförmig dahin zu fließen. Keine äußeren Einflüsse, keine Invasoren, keine Einwanderer bringen die geschlossene Ordnung des von Wüsten und dem Meer umschlossenen Landes durcheinander, bis es von innen heraus zerfällt. Die kolossalen Bauwerke, die die alten Ägypter geschaffen haben, ihr ausgeklügeltes Staatswesen, ihre Schriftzeichen und ihre fein gearbeiteten Statuen versetzen uns noch heute in Staunen und lassen uns voll Ehrfurcht auf eine längst vergangene Hochkultur blicken. Von Ägypten machen wir uns auf nach Osten zu unserem nächsten Reiseziel, dem Industal, das sich vom Himalaya bis zum Indischen Ozean erstreckt. Von 2600 bis 1700 vor Christus erblüht auf dem Gebiet des heutigen Pakistans sowie des nordwestlichen Indiens eine bedeutende Hochkultur. Städte mit mehreren 10.000 Einwohnern entstehen, Handelsbeziehungen zu anderen Völkern werden aufgebaut und eine klare Arbeitsteilung zwischen Stadt- und Landbevölkerung schafft höchste Effizienz. Doch während die Pyramiden von Gizeh bis heute von der ruhmreichen Größe des alten Ägyptens künden, ist die Erinnerung an diese alte Hochkultur am Indus für einen Zeitraum von fast 4000 Jahren erloschen. Erst Anfang der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts schwant britischen Archäologen, dass sie bei ihren Grabungen im indischen Harappa die Überreste einer bis dato unbekannten Zivilisation entdeckt haben, die den Vergleich mit dem alten Ägypten nicht scheuen muss. Bis heute sind ihre bildhaften Zeichen nicht entziffert, die Namen ihrer Götter und Herrscher unbekannt. Allein die freigelegten Grundmauern der Städte und die darin gefundenen Gegenstände sprechen zu uns.